1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik, in denen es heute unter anderem um das Debütalbum des Niederländers Martin Dijkers geht. Losgehen soll es aber mit Scream, denn ihr wisst ja, der Screamismus, die Lehre vom Scream gewissermaßen, ist für diese Show hier ähnlich wichtig wie die freiheitlich-demokratische Grundordnung an sich. Aus dem letzten Screamism-Album von Scream kommt hier der Titel Rims. Okay, wir starten. 1Live4. Es wird heute passieren, vorkommen können, dass ich Tracks spiele, die in den letzten Wochen hier so schon mal gelaufen sind oder aber in anderer, sprich in anders remixter Form. Letzteres trifft auf diesen Titel hier zu, der stammt von dem englisch-italienischen Duo Audiofly X und heißt Mar del Plata. Im Original habe ich ihn hier vor 2-3 Wochen gespielt, möchte euch aber diesen wirklich trocken, funkigen Remix von dem, ich glaube, aus England kommenden Producer Nick Curley nicht vorenthalten. Alles, was ich in letzter Zeit von Nick Curley in der Hand hatte, war wirklich pures Gold, darunter auch dieser Kalimba-Track, den ich heute auch mal wieder eingesteckt habe und hoffe, irgendwo noch unterbringen zu können. Audiofly X, Mar del Plata im Nick Curley Remix. Der meistgespielte Artist meinerseits hier in den letzten 12-15 Monaten ist ganz sicherlich Martin Dijkers aus den Niederlanden gewesen. Alle Tracks, die ich hier spielte, waren wahlweise 12 Inches von ihm, Compilation-Beiträge oder überragende Remixe, die er gefertigt hatte. Dazu gibt es ja sein noch sehr junges Label 3024, benannt nach der Rotterdamer Postleitzahl. Und auf exakt diesem Label veröffentlicht Martin Dijkers jetzt sein erstes Album. Und ich garantiere euch, diese Zahl 3024, wir haben jetzt April 2009, die wird uns alle noch Monate und durch das ganze Jahr hindurch verfolgen. Und ich glaube, viele, viele Leute werden am Ende des Jahres bei 3024 exakt wissen, aha, ja, das ist dieser Martin Dijkers. Bevor ich hier noch ellenlang rede, schlage ich vor, wir steigen einfach ein in sein Debütalbum. Es heißt Great Length. Daraus hier der erste Track. We'll be right back. 1 Live 4, natürlich will ich es nicht bei einem so mal eben schüchtern in die Runde geworfenen Track dieses Martin Dykers Albums lassen. Great Length heißt es. Es sollte am Freitag offiziell erscheinen, vielleicht ist es das auch. Ich habe noch keine sogenannte Finished Copy in der Hand, kann also hier kein Tracklisting verlesen, sondern verkünde hier einfach nur mal den Albumtitel Great Length. So heißt es, das Album von Martin, auf dem der Bogen grandios geschlagen wird von West London Breakbeats in Klammern 4 Hero über Dubstep bis hin zu schweren Techno-Grooves und die Art und Weise, wie Martin Dykers mit Beats und Synthesizern umgeht, wie er das synkopisch setzt, wie er Spannungen schürt, das finde ich einmalig. Für mich ist das ein ganz, ganz überragendes Album, auf das ich gleich auch nochmal zurückkommen möchte. Ich erzähle dies alles, während hier im Hintergrund der Franzose F1 läuft mit seinem Untitled Dub.

1 Live 4, die letzten Tracks drifteten fiebrig etwas unheimlich in die Welt asiatischer Klänge. Zunächst Pinch mit Kawali, dann erneut Martin mit einem Titel aus seinem Great Length Album und hier im Hintergrund das eigentliche Drum-and-Bass-Duo Instrumental mit seinem Titel Futurist. Moderat ist ein Zusammenschluss der beiden Berliner Acts Mode Selector und Apparat. Rusty Nails, die aktuelle 12er, hier im Remix des Rumänen TRG. Yeah.

Live hier, Ladies and Gentlemen, in aller Kürze, die letzten Minuten hier wurden bzw. werden bestritten vom Producer LD, der seine Tracks auch mit wunderbarer Percussion beschleunigt und spannend macht. Eben Bad an der Seite von Code 9, hier ein Titel von ihm, von LD Green Ranger. Und davor haben wir Martin Dijkers erneut in seiner ganzen Stärke erlebt, auch mit sehr driftenden, perkussiven Elementen, die das Ganze antreiben. Hopsa. Jetzt habe ich hier einen kleinen Fehler gemacht, das macht aber überhaupt nichts. Es kommen die Infos jetzt gleich in einer Minute und dann geht's hier weiter bei 1 Live 4. Nähern wir uns dem Ganzen etwas feierlich. 1 Live. 4. Okay, hatten wir eben vielleicht hier und da einige Anleihen bei der sogenannten Zukunft, bei futuristischen Klängen. Ich entsinne mich Instrumental zum Beispiel mit einem Titel, der ja auch so hieß, nämlich Futuristics oder Futurist. So wollen wir die Zukunft jetzt mal für einen Moment verlassen, zumindest wenn ich das hier mal wörtlich nehme. Out of the Future, so heißt der Track, mit dem es hier weitergeht, und der stammt von Genius. We'll be right back. 1Live4, die meisten von euch werden es in irgendeiner Form mitbekommen haben. Geheimnisvolle Mädchenbanden maskiert greifen unsere Tokyo Hotel an. Zu diesem Thema gleich ein Track von JME, dem es da nicht anders geht. Auch er wird von einem Mädchen belästigt, das ihn irrtümlicherweise für berühmt und prominent und sonst was hält. Zuvor aber ein Track noch von Josh Wink und dann JME mit seinen leidvollen Erfahrungen. We'll be right back. one sec. I wanna show everybody one text. This girl, she's on some next thing. She's on some dumb flex. Wait, there it is. Read that. Now tell me she ain't a cat. Stupid headers, type the whole text in capital letters. She goes, J-M-E, I know you're not one of them brothers, but you're blanking my calls, that's not wise. I know guys that hate me. So, probably the same guys that I hate too. She wants me to think that I'm her one and only link, like the only person she's seeing. Come on, we're all human beings. I've known her for about 2 years, or three, for time, and she still calls me J-M-E. They wanna know me cause I'm famous. They only like me cause I'm famous. The truth is I'm not even famous. These girls must be brainless. They wanna know me cause I'm famous. They only like me cause I'm famous. The truth is I'm not even famous. These girls must be brainless. Do you know what's funny? It's not even the money. They think I think I'm a celebrity cause I got videos on TV. How many girls have said this to me? Just because you're JME, don't think that you can rare tear tear. I give them pure air. No hype, they're angry cause they're not my type. White girls say I only like black girls. Black girls say I only like white. I've had one girlfriend in my life. She taught me that they're all the same. Tell any girl that and you'll get the same answer, which proves what I'm saying. I don't know. One day I might find a girl, but I ain't looking. I'm cool right now. I can do my own washing, do my own cooking. I ain't gonna lie. Sometimes you need a girl at night to cuddle up to. So maybe I'll find one that's right. They wanna know me cause I'm famous. They only like me cause I'm famous. The truth is I'm not even famous. These girls must be brainless. They wanna know me cause I'm famous. I'm famous. The truth is I'm not even famous. These girls must be brainless. They wanna know me cause I'm famous. They only like me cause I'm famous. The truth is I'm not even famous. These girls must be brainless. They wanna know me cause I'm famous. They only like me cause I'm famous. Truth is I'm not even famous. These girls must be brainless. crossed by my own devilish magnetic device. Hier. Dieser Mann lief hier schon sehr oft. Er kommt aus dem hohen Norden Englands. Mark One ist unter anderem auch Produzent der dort beheimateten Grime Crew Virus Syndicate. Hat so einen Heavy Downbeat Hip-Hop Schlag in seinen Tracks. Auch hier Magnetic Device. Und auch ich habe einen Schlag in meinem Mikrofonkabel. Das kann ich aber gleich ändern, indem ich das mal kurz hier anschlage mit meiner linken und dann ist das weg. Mark One, Magnetic Device haben wir gerade gehört davor. Aus den USA Dubstep von DJ G and Anti-Serum. The Tide heißt der Track und davor habe ich JMI gespielt. Ich möchte jetzt einen kurzen Titel hier mal vorstellen aus dem Album des Kanada-Duos Thunder heißt, das durchaus mehr kann als nur, sagen wir mal, den zeitgenössischen Booty-Funk von der Stange zu liefern. Das hier zum Beispiel, der Track, den ich spielen möchte, Cruise Low, ist ein sehr hintergründiger Elektro-Hip-Hop-Tune. Hier sind Thunder Haste. Than any motherfucker wanna claim that he battling. Egos go pop off the spot. I be splattering rock rings like I'm sattering. That shit ain't flattering. You ain't speaking dolls and this shit don't matter. Then move to the next line for shit ain't happening. Fuck with your DJ mind. Stay on prepaid. Don't got the minutes of the time for your cliches. I'm the pusher man, motherfucker. Just be drilling them block corner. Hitting them big balls and making them hot shot boner. Hot shots boner. Pull your career, so bring out the corner. I slow it down. Catch me on a rebound. Flip the script to your lip. Who the newcomer now? Who the newcomer now? Who the newcomer now? I know what boys like. I know what girls want. They wanna cruise low. They wanna pop trunk. I know what boys like. I know what girls want. They wanna cruise low. They wanna pop the trunk. Fuck your Versace, your Fendi bag, your shoes, they say Prada. I got it, itch like a bitch, so switch and flip, move this product. Fuck your Versace, your Fendi bag, your shoes, they say Prada. I got it, itch like a bitch, so switch and switch, move this product. And make the kids dance, pop them pills, speakers bang. He say he wanna be my man, take it off, me see it hang. And make the kids dance, pop them pills, speakers bang. He say he wanna be my man, we'll take it off, me see it hang. I know what boys like, I know what girls want. They wanna cruise low, they wanna pop trunk. I know what boys like, I know what girls want. They wanna cruise low, they wanna pop trunk. I know what boys like, I know what girls want. They wanna cruise low, they wanna pop trunk. I know what boys like, I know what girls want. They wanna cruise low, they wanna pop the trunk. Wir sind ja bei 1 Live 4 als das Münchner Italo-Disco-Wave-Duo Munk noch als Duo fungierte. Da gehörte dieser Mann dazu, Jonas Imbery, ehemals Partner von Matthias Modica bei Munk, jetzt alleine Tracks schaffend unter dem Namen Thelonious. Dieser Titel hier von ihm heißt Like What, gefällt mir im Original eigentlich nicht sonderlich gut. Ich habe mal hier auf den lasziven Minimal Remix von Mike Monday zurückgegriffen, den ich eigentlich relativ stark finde. Thelonious, Like What im Mike Monday Remix. Davor haben wir Thunder Haze gehört. Manchmal fühle ich mich hier so wie nachts auf dem Bahnhof. Man rangiert, man arrangiert. Die eine Lok muss von Gleis 3 auf Gleis 11. Und da braucht man so etwas wie ein Scharnier. Und dieses Scharnier soll heute Martin sein. Martin Dijkers aus den Niederlanden mit seinem Album Great Length. Denn auf diesem Album schichtet er wirklich alle nur denkbaren Sounds der letzten Jahre, die eine Rolle gespielt haben. Mal dubbig, mal funky, mal discoid. Er kommt mit wirklich großartigen, tricky Beats daher, die natürlich immer auch so eine Spur Two-Step haben. Und manchmal füllt er die Sachen so auf, dass es schon fast trance-artig am Ende wird, was Martin da auf seinem Album leistet. Aber ich habe nie das Gefühl, dass die Tracks unter den Schichten und der Vielzahl an Ideen irgendwie zusammenbrechen würden. Ein gutes Beispiel ist dieser Titel hier, den ich spielen möchte. Ich habe, wie gesagt, kein Tracklisting vom Album, nur den Albumtitel. Das wird aber alles nachgereicht und wird auch in der Playlist ersichtlich sein, die ab morgen unter 1live.de im Netz einsehbar ist von dieser Show. Martin Dijkers Great Length, das Album. Hier ein Track, der mit einer schweren Heavy Bassdrum daherkommt. Schau mal auf die Uhr. Wir können danach noch, deshalb sprach ich vom Scharnier, auch etwas hören von Swayzek. Thank you. 1Live. Infos mit Sandra Polch um 0 Uhr. Grippevirus breitet sich aus. Rüttgers auf Dienstreise in Israel. Und das Wetter auch mit Regen. Die USA haben wegen der Schweinegrippe eine Art Gesundheitsalarm ausgelöst. So kommen die Behörden einfacher an Grippetests und Medikamente. Außerdem sollen Reisende aus Mexiko genauer untersucht werden. Der Chef der US-Gesundheitsbehörde rechnet mit weiteren Fällen. Wir sehen das als Marathon. Es wird sich weiter ausbreiten, aber wir agieren aggressiv, um die Folgen für die Menschen zu minimieren. In den USA wurde das Virus bisher bei 20 Menschen in 5 Staaten festgestellt. Darunter sind auch Schüler aus New York, die vor kurzem in Mexiko waren. Kanada meldet 6 Erkrankte. In Deutschland gibt es bisher keine Verdachtsfälle der Schweinegrippe. Die Weltbank hat mehr Geld für arme Länder gefordert, um ihnen bei der Überwindung der Finanzkrise zu helfen. Zum Abschluss der Frühjahrstagung in Washington forderte die Weltbank die Geberländer auf, zugesagte Entwicklungshilfe schneller bereitzustellen und die Mittel nach Möglichkeit noch zu erhöhen. Die Entwicklungsländer hätten besonders unter der Finanz- und Wirtschaftskrise zu leiden. Laut Weltbank wurden mehr als 50 Millionen Menschen in extreme Armut getrieben. NRW-Ministerpräsident Rüttgers hat seine 4-tägige Nahostreise begonnen. In Israel eröffnete er eine Konferenz zum internationalen Jugendaustausch. Dabei sagte Rüttgers, Nordrhein-Westfalen wolle für junge Israelis auch Tor nach Europa sein. Zwischen Israel und NRW bestehen über 40 Schul- und Uni-Partnerschaften. Am heutigen Montag wird sich Rüttgers mit Mitgliedern der neuen israelischen Regierung treffen. Borussia Mönchengladbach hat den erhofften Befreiungsschlag in der Fußball-Bundesliga verpasst. Das Kellerduell gegen Bielefeld endete 1:1. Die Arminia steht jetzt auf Tabellenplatz 16, einen vor Gladbach. Im zweiten Sonntagsspiel hat Wolfsburg in Cottbus mit 0:2 verloren. Die Wolfsburger bleiben aber Tabellenführer mit 2 Punkten Vorsprung vor Hertha BSC Berlin. 1Live. Sektorwetter. In der Nacht vor allem im Westen Regen oder auch kurze Gewitter. Im Laufe des Tages wird es wieder trockener und die Wolken lockern auch mal auf. Dazu höchstens 17 Grad in Euskirchen und Siegen und bis 18 in Essen. Dienstag nur noch um 13 Grad, trüb und häufig nass. Stauschau. Eine Meldung, die A52 Mahl Richtung Gelsenkirchen ist zwischen Gelsenkirchen-Buer West und Anschluss B224 wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Im Moment 2 Kilometer Stau. Eins live. 4. Okay, noch mal ganz kurz 2-3 Sätze zu dem Track, den wir da eben gehört haben von dem Londoner Duo Swayzak. Die beiden haben, ich habe das in den letzten Wochen mehrfach erwähnt und entsprechend Musik auch dazu gespielt, ein Album, das unter Low-Budget-Bedingungen in den 90er Jahren produziert und veröffentlicht wurde, Snowboarding in Argentina nämlich. Dieses Album neu editiert, neu gemastert und ich bin der Meinung, im Grunde kann man hier von einem neuen Album sprechen, denn das fällt in keinerlei Beziehung ab gegenüber anderen zeitgenössischen neuen Erscheinungen. Swayzak mit dem Album Snowboarding in Argentina, das ich wirklich überragend finde und auch in meiner Sammlung stichprobenartig habe ich mal nachgeschaut, nicht finden konnte. Das Album ist damals in den 90er Jahren meines Wissens in relativ kleiner Auflage erschienen und die Tracks, die dazu gemacht wurden, hatten im Original teilweise Längen von 30 bis 40 Minuten. Da war also genug Material, um das also nochmal völlig neu zu editieren. Evil Dub, das ist der Track, den wir eben aus diesem Snowboarding in Argentina Album gehört haben. Es geht hier weiter mit einem Mann, hager, bärtig, kurze Haare, aus England, sehr aufrechte Haltung. Ein großartiger Mensch, auch wenn man ihn live auf der Bühne sieht, Fink. Es erscheint jetzt ein neues Album von ihm, den genauen Veröffentlichungstermin habe ich leider nicht hier, aber das Album sehr wohl. Ich konnte und kann nicht an mich halten, da schon mal etwas rauszuspielen, nämlich den Titelsong des neuen Fink-Albums Sword of Revolution. Einmal mehr Folk in einer Dubby-Manier gespielt. Sword of Revolution, hier ist Fink. Come so far, feel so real. Thank you.

1Live hier. Ich will mich hier kurz einschalten und versuchen, die letzten Tracks hier auch verbal mal Revue passieren zu lassen. Ich glaube, ich habe hier längere Zeit das einfach mal laufen lassen. Fink war im Grunde die letzte angekündigte Station. Danach kam eine EP, die hier schon mal gelaufen ist und die ich unbeholfen als eine Art Post-Rock-Dubstep beschrieben habe. Ich bleibe einfach mal bei dieser Form von Umschreibung. Die Musik kam von dem Duo Mount Kimby. Maybes ist der Titeltrack ihrer 4-Track-EP, aus der ich den Titel William gespielt habe. Dann kam, kurios mag das klingen, ohne dass ich es wollte, eine ganze Latte, nämlich insgesamt 3 Titel von Perverlist. Vorgenommen hatte ich mir nämlich ursprünglich, eigentlich mal wieder was vom Punchdrunk-Label zu spielen. Das gehört jenem Perverlist. Tom Ford heißt er, glaube ich, bürgerlich, kommt aus Bristol. Und also beim näheren Hinschauen erst stellte ich fest, die von mir ausgewählten Punchdrunk-Platten sind allesamt von Perverlist. Sodass das in der Reihenfolge ergab, zunächst Perverlist mit The Grind. Dann kam ein Titel von Perverlist, der heißt Junction und wurde overvoiced, wie man so schön sagt, von einer Stimme, die darauf hinwies, dass die fragliche Compilation, auf der jener Perverlist-Titel zu hören ist, im Mai erscheinen wird. Tectonic Plates Volume 2. Tectonic ist das Label des ebenfalls aus Bristol kommenden Pinch. Und diese Compilation, Tectonic Plates Volume 2, die ich hier nur overvoiced habe, die ist so überragend und so großartig, dass ich die trotz der Stimme, die sich gelegentlich einschaltet, hier immer mal spielen möchte. Denn ich bin mir nicht sicher, ob ich die am Ende noch als fertiges Produkt ohne die overvoiced Stimme werde bekommen können. Da gibt es auf dieser Compilation einen Titel von Perverlist, den ich gespielt habe. Der heißt Junction, wurde aber remixed von einem Mann aus Berlin, der sehr gute Drähte zur britischen Dubstep-Szene hat. Sein Name ist Shade, also Junction im Shade-Remix. Dann kam Perverlist mit Kling Kling Every Trip. Und hier im Hintergrund, das ist ein Ausschnitt aus einem DJ-Set von Machiavelli. Habe ich hier auch schon mal gespielt, finde ich überragend, was er da macht. Schöne ambiente Dubstep-Tracks, zu denen auch einer von Ramadan gehört, die er in einer Linie spielt, bevor er dann im weiteren Verlauf seines DJ-Sets in Two-Step-Tracks hineingeht. Das Ganze aufgenommen im März in der Londoner Fabric. Machiavelli hier in The Mix. Das soll aber nicht ewig so bleiben. Ich gehe jetzt ganz langsam mal rüber ins neue Album von Tosca. Das heißt No Hassle. Hier ist ein Track daraus. 1Live 4. Ich möchte kurz vor Schluss noch nachtragen. Nach Tosca haben wir einen Mexikaner gehört, der sich Yipa nennt und auf dem britischen Label Ninja Tune jetzt eine EP veröffentlicht hat. Gumball Machine Weekend heißt die. Die wirklich fantastisch ist. 4 oder 5 Tracks sind es, allesamt instrumental gehalten, wenn man so will. Ein Mann, der so als Do-It-Yourself und Ein-Mann-Projekt eine Form von groovender, milder, fast schon hier und da etwas hippiesker Rockmusik fabriziert. Scatter Speed ist einer von den Tracks auf dieser EP, die ich absolut empfehlen kann, in der Hoffnung, dass da auch mal vielleicht ein Album sogar kommt von Yipa. Hier im Hintergrund, zu Beginn der Sendung bereits angesprochen, der Hausproduzent Nick Curley mit seinem Titel Kalimba. Ich möchte mich hier bei dieser Gelegenheit bei dir und euch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Wünsche allen eine schöne, gesunde, friedliche Woche. Und würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Bis dahin alles Liebe, alles Gute und die Tür schließt für heute, wer könnte das besser tun, Bill Callahan mit Musik aus seinem Album Sometimes I Wish We Were an Eagle. Alles Liebe, alles Gute, ciao. Lay beside me like a branch from a tender willow tree. I was as still, as still as a river could be. Zephyr swept over her and me. She watched the water ripple, ripple, ripple, ripple light. Light watched the water ripple, ripple, ripple, ripple, she. I did some kind of dance, jaunty as a bee. I tried to look my best, a finch in wild men vest. A fiercer force had wrenched her from where she used to be. I caught and caressed the length of her willow branch.